Es ist wieder Mittwoch und es ist wieder zwischen 23 und 24 Uhr. Und weil Sie Bermuda-Funk hören, kommt jetzt Pogo-Radio. Und da danach haben Sie die wöchentliche Dosis Anarchie und Bierwaffenkulo. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio in Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 20.05. ist, dann lasse ich meine Wiederholung. Zu Gast ist heute der wunderbare, atemberaubende, gut aussehende Martin Seliger. Hallo, der hat eben in dem Lied gesagt, when I see you, I feel sick. Hat er gesungen? Ja. When I see you, I feel sick. Ja, das war gerade eben die Band The Forgotten Youth, die ich zum ersten Mal letztes Wochenende im AZ in Köln sehen durfte, zusammen mit Schmutz, Staffel und mit What We Feel. Eine schreibt, er findet es bis jetzt nicht so gut. Ja. Ja, ich gehe in mich und... Macht mich jetzt ein bisschen traurig, aber was soll's. Ja. Ja, Martin, du bist ja ein busy Typ, ne? Immer unterwegs, immer ja, was zu tun. Ja, ich bin immer. Ja. Nach der Sendung muss ich auch gleich weiter zum nächsten Interview. Ja, immer auf der Tour. Ja. Jetzt sag mal, was ist los? Was hast du in letzter Zeit gemacht? Ich habe die ganze Zeit gesehen, du warst irgendwo im Ausland. Ja, ich war im Ausland. Ich war in den USA. Mhm. Ich habe dort, die letzte Zeit war ich im Urlaub mit dem Frank. Da waren wir in den USA, aber auch in Mexiko. Wir waren in Tijuana, in TJ, wie man auch sagt. Ja, das ist so die Partymeile, ne? Und da haben wir gut gehen. Ballermann für die Amis. Da haben wir gut gehen lassen. Ja? Ja. Wir wollten immer zu Happy Vegan. Happy Vegan war so ein Laden da und der hatte aber nie auf. Und dann haben wir immer die Betreiberin von Happy Vegan getroffen, die stellte mir davor und... Die dachte immer, ja, tomorrow I will open a store for you and you can come, you can have vegan taco, vegan tortilla. Und dann sind wir am nächsten Tag sind wir hingegangen. Ja. Aber es gab wieder nichts. Happy Vegan war zu. Happy Vegan war zu. Also waren wir gar keine Happy Vegans, sondern wir waren Disappointed Vegans. Vor dem geschlossenen Happy Vegan. Ja, war halt dann kein Happy Vegan. Nee, Happy Weekend war es schon, aber nicht Happy Vegan. Happy Weekend war es schon. Wir haben gut gehen lassen. Wir waren bei so einem Pizzaladen waren wir oft. Und da haben wir zum Beispiel den Kampf von Floyd Mayweather gegen Pacquiao haben wir da geguckt. Mhm. Mit dem Besitzer zusammen durften wir am selben Tisch sitzen und dann haben wir schönes San Miguel Bier getrunken oder so und den Pacquiao Kampf gekauft. Geguckt. Ja. Ja. Ich habe eine Bruschetta gegessen und Spaghetti Aglio Olio. Und Frank hat eine Pizza Salami gegessen. Ja, schön. Und am Wochenende, da geht er dann aufs Ruhrpott-Rodeo, ne? Da spielt er ja auf der kleinen Bühne. Ja, da spielen wir und wir haben 20 Minuten spielen wir und wir werden in diesen 20 Minuten unser drittes Release. Früher haben die Nazis Power gemacht, heute machen wir Power in voller Länge darbieten. Die Platte, die schon vor 2 Jahren rauskam. Genau. Ja. Und jetzt, weil das ist die nächste Neuigkeit, die ich heute ankündigen wollte. Es wird nämlich, werden wir dieses Erfolgsmodell, früher haben die Nazis Power gemacht, heute machen wir Power replizieren. Mhm. Und früher haben die Nazis Power gemacht, heute machen wir Power 2 aufnehmen, diesen Sommer. Auf dem alle Lieder werden so gemacht wie auf dem ersten. Also es werden alles nachgemacht. Zum Beispiel das Lied über die Rancid North X Split CD wird entweder sein ein Vergleich zwischen Fat Records und Epitaph. Fat Records ist besser als Epitaph. Oder ein Lied über die Anti-Flag Bouncing Soul Split CD. Auch aus der BYO Split Reihe. Und wen interessiert es? Ja, also wir haben bei Face immer ist mehr ein bisschen, Likes. Ist das schon ein bisschen nerdig, oder? Ja, schon ein bisschen ist es schon nerdig, ja. Ja, weil das ist ja eigentlich jetzt auch nicht so aktuell. Was ist denn aktuell? Ja, also ist das schon ein paar 10 Jahre her irgendwie, wo du, also die Bands, die jetzt aufzählst, die da... Ja, die gibt's alle noch. Ja, die klar, gibt's, alle gibt's alles noch. Noch, klar. Gibt wahrscheinlich auch noch Truckstop. Ja? Ja. Ich wette, Truckstop sind ziemlich aktuell. Na dann? Ja, was kann man noch sagen? Ich habe jetzt was gemacht, ja. Das wollte ich mir eigentlich für später aufheben. Aber, jetzt mal. Aber die guten Jokes, ne? Das am Anfang, damit die Leute wissen, wohin die Reise geht. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir spielen jetzt ein schönes Lied von der Band Schmutzstaffel aus Hannover. Das sind immer Namen. Diesen Namen. Namen, damit man. Die Band gibt sich einen Namen, ne? So wie die Schittlers oder so. Oder Martin Seliger ist ein Namen. Damit man weiß, von wem man redet. Namen sind Schall und Rauch, sagt man ja, aber die Namen, die ich da in der Leiste lese, das ist eigentlich scheiße. Namen sind scheiße. Ja, was wärst du denn eher so für Zahlen? Nö, ich bin für gute Namen. Gute Namen, was ist ein guter Name? Guter Name ist zum Beispiel. Ein guter Name für eine Band jetzt? Ja, also zum Beispiel der Frank von Super Nichts, die dir auch gut gefallen, die ich vielleicht heute Abend auch noch spielen werde. Der hat ja gemeint, die Schittlers, die haben ja schon ziemlich scheiß Namen, ne? Und da habe ich gemeint, ja, aber das für ihre Musik ist es eigentlich man weiß, ist was, richtig. Man, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Genau. Die Band, die vom André Lux, die du eben genannt hast, die hat einen richtig guten Namen. Kenner der Materie. Kenner der Materie. Das finde ich ein guter Name. Weil die nach hieß dann Autobot. Weiß auch nicht, ob das so ein toller Name ist. Autobot ist ja nur der alleine. Das ist ja keine Band. Ja, das ist aber auch ein Name von einer Band. Nee, aber ja, vielleicht, aber nicht von der. War aber auch zu zweit. Nein, dann ist es aber ein Duo und keine Band. Ja, was ist eine Band? Band ab 4 oder wie? Band ist ab 3. Ab 3? Ja. Zu zweit ist Duo, zu dritt ist Trio und ab 3 ist aber auch Band. Und ab 4 ist ein Quartett, 5 ist ein Quintett, 6 ist ein Sextett, 7 ist ein Septett. 8 ist ein Oktett, 9 ist ein. Sind halt ein Orchester. Ein Orchester. Ja. Eine Kapelle. Kapelle. Kapelle. Und dann kommt Orchester. Ein Ensemble vielleicht auch. Ensemble, ja. Ja. Mhm. Ja, spielen wir was von Schmutzstaffel? Nee. Nee? Ich weiß doch schon. Eigentlich. Ja, nee, du kannst ja weiter erzählen. Früher. Ja. Ich habe nur gedacht, du hast eilig. Ich habe schon an vielen Orten gelebt. Ja. Ich bin geboren in Bochum, bin dann nach Aachen gezogen, dann bin ich nach Goch gezogen, ich bin dann weitergezogen. Wohin, Goch? Nach Goch am Goch. Niederrhein. Aha. Dann bin ich nach Bochum gezogen, dann bin ich nach Köln gezogen. Zwischendurch bin ich aber auch nach Los Angeles und Vancouver gezogen. Ich bin nach Mexiko gezogen und ich bin nach Kalifornien gezogen. Ich bin nach Südafrika gezogen und ich bin sehr oft in Urlaub gefahren. Und ich habe schon viel gesehen von der Welt, ja? Das wollte ich dir mal sagen. Ja, da muss aber auch was dabei hängen geblieben sein, ne? Sonst bringt das ja nichts. Ja. Ja, ich sag immer, wer nur ein Land kennt, der kennt kein Land. Ja, weil du keinen Vergleichsmaßstab hast. Ja. Keinen externen Vergleichsmaßstab hast. Ja, es gibt aber auch so irgendwie so alte Philosophen, auf die ich jetzt nicht viel halt, aber die ja auch irgendwie intelligent sind und die haben jetzt auch nicht viele Länder gesehen, ne? Doch. Zum Beispiel der Typ da, der im Fass aus Griechenland. Na, der wurde ja erobert. Das Land von dem änderte sich ja. Der war ja erst, war der ja in der Provinz und dann wurde der ja erobert. Wie hieß er? Diogenes oder was? Nee, doch, Diogenes. Das war Diogenes, war der in dem Fass und Dionysos, der so ähnlich heißt, der hatte auch was mit Fässern zu tun, aber der war der Weingott. Mhm. Und es war Diogenes. Und dann kam eines Tages der Alexander und ne, der Rest ist History. Ja. Kennt man ja. Was hast du denn gemacht hier in Afrika, warst du doch? Ja, war ich. Aber wir machen ja eine Sendung über dich, nicht über mich. Nee, wir machen eine Sendung über uns beide. Uns beide? Ja. Ja, aber das ist jetzt schon wieder so lange her und ich habe auch schon wieder so viel schon in vorherigen Sendungen darüber erzählt, dass ich jetzt da eigentlich überhaupt nicht mehr so im Redeschwall bin. Kennst du das Sprichwort, ja. You cannot step into the same river twice? Ja, natürlich, kenne ich das, ja. Und es ist auch so, wenn man zum Beispiel von einer Stadt irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo wegzieht, ne, und dann zieht man wieder in die alte Stadt zurück, dann ist es nicht mehr die gleiche Stadt, ja, sondern das ist eine andere Stadt. Aber man sagt auch, niemals geht man so ganz, ne? Dass man, also immer, ein Stückchen bleibt immer da. War der immer ein Koffer in Berlin? Immer ein Koffer in Berlin. Mhm. Du kriegst das Viertel, du kriegst den Jungen aus dem Viertel, aber nicht das Viertel aus dem Jungen. Mhm. Es gibt viele schöne Sprichwörter, wie zum Beispiel das Sprichwort, wie man sich bettet, so liegt man. Ja, das stimmt. Gibt es nicht irgendeine Randgruppe, die du hast? Eine Randgruppe, die ich hasse? Ja. Es gibt eine große Mehrheit, die ich eigentlich eher abneige, also nicht gut finde. So. Würdest du dann sagen, das ist von dir aus gesehen eine Randgruppe? Nee, ist ja keine Randgruppe, weil das ist ja dann die Mehrheit. Guck mal, Kolja ist im Chat. Ja. Ich hätte über Kolja und Linus Volkmann reden. Mhm. Linus Volkmann und ich teilen viele Leidenschaften. Und wir sind Geschwister. Yeah. Ja, wir haben denselben Vater. Er ist a brother from another mother, but we have the same father. Und wir sind also keine richtigen Geschwister, aber wir sind Stiefgeschwister, Halbgeschwister. Und wir sind früher immer zusammen in Urlaub gefahren. Damals hatte unser Vater kein Auto, wir sind mit der Bahn zusammen verreist. Und dann hat, da war ich noch kleiner, Linus ist ja 20 Jahre älter als ich, der hat immer Stullen geschmiert für die ganze Familie, für Vater und mich. Und wir saßen, damals gab es noch Raucherabteile, aber wir saßen nicht im Raucherabteil, weil damals, Linus hatte schon geraucht, ich noch nicht, ich war ja erst 3 oder 4 Jahre alt. Und dann sind wir zusammen verreist, wir sind nämlich verreist nach Freudenstadt. Kennst du Freudenstadt? Ja, klar kenne ich Freudenstadt. Ja, und da sind wir nach Freudenstadt gefahren, weil der Name hörte sich so gut an, also da kann man bestimmt eine schöne Zeit haben. Hat aber nichts mit Freude zu tun. Ja, doch, also wir hatten große Freude, wir sind da in einem Schullandheim untergekommen, Vater durfte nicht rein, es war ja nur für Kinder, das Schullandheim, und Vater ist dann in eine Pension in Freudenstadt gegangen und es gab immer Bratkartoffeln. Da war eine Wirtin, die hatte so eine rotgesichtige Wirtin. Eine Herbergsmutti. Ja, und die hat immer Bratkartoffeln aufgetischt und alle waren so froh, dass es diese Bratkartoffeln gab. Ja, so war das damals. Ja, schön. Ja, und habt ihr noch Kontakt miteinander? So, außer über Facebook. Linus und ich haben uns jetzt erst Freitag wieder gesehen. Ja. Auf einem Geburtstag. Da hat der Linus immer Whisky-Cola getrunken und am Ende wurde ihm sein Handy geklaut. Da war ich leider nicht mehr bei, da war ich schon weitergegangen auf eine Elektroparty und dann war ich auf dieser Elektroparty und dann rief der Kolja mich an. Und dann sagt der Kolja, Martin, wo bist du? Und ich sage, ja, Kolja, es ist so, ich bin auf einer Elektroparty. Und dann sagt er, ja, ich auch. Mhm. Und ich wusste aber, dass der lügt. Und der wusste nicht, dass ich lüge, weil der war total besoffen. Der konnte das gar nicht mehr einschätzen. Ja. Kolja, wer ist das? Der ist jetzt auch im Chat. Das ist ein Internet-Chatter. Ach, so ein Hauptberuflicher, oder was? Ja. Ah, ja. Der chattet. Für sein Leben gern. Es ist eine große Passion. Ja. Das Chatten ist sein großes Steckenpferd. Er kann es auch richtig gut. Er ist ein richtig begnadeter Chatter. Und ich würde sogar sagen, er ist vielleicht einer der besten Chatter der Welt. Mr. Chatterley. Ja. Ja, da kann man jetzt viele Analogien zu ziehen. Ne? Beste der Welt. Es gibt ja eigentlich in jeder Kategorie, wo es nicht mindestens 2 gibt, die am besten sind oder wo alle gleich gut sind, gibt es ja einen Besten. Und ja, es gibt auch mehrere Kickbox-Weltmeister. Ja, alle Türsteher bei so Diskussionen, nämlich Tür, sind das gewesen. Der Michael Kur war mal Kickbox-Europameister. Das ist der Feind von der Abu-Chaka-Familie und der bewacht auch den K1. Gute Information. Ja, ich habe noch mehr. Ja. Was willst du wissen? Ich kann dir alles sagen. Das hören wir dann weiter nach dem nächsten Lied von Schmutzstaffel. Okay. Von der ich sehr begeistert war, wieder mal am Wochenende im AZ haben die gespielt in Köln. Und der Sänger hat mich mal wieder richtig aus den Latschen gehauen. Besonders nach der Show hat er dann noch so eine, wie du, kennst dich da aus? Mit Rap. Mit Rap. Ein Rap. Der hat Freestyle, ein Vers vorgetragen. Genau, Freestyle. Hat er sich aber nicht vorher überlegt, hat er da erfunden, ad hoc, aus dem Stegreif. Aus dem Stegreif, und es war sehr informativ und sehr unterhaltsam. Ich habe gehört, im alten AZ haben die mal einen queer-feministischen Porno gedreht. Wer? Aber nicht Schmutzstaffel. Nee, aber eine Gruppe, vielleicht war der da auch bei. Du hast ja gesagt, der ist so politisch korrekt. Ja, aber der kommt ja aus Hannover, ne? Die Antwort auf schlechte Pornografie ist nämlich nicht Verbot von Pornografie, ist nicht keine Pornografie, sondern gute Pornografie. Das klingt logisch, ja. Also die Antwort auf schlechte Pornografie ist gute Pornografie. Das, also der Satz gibt, ergibt Sinn. Ja, ja, also Sätze. Ja. Also ich glaube, da kann der jeder unterschreiben und jede. Warte mal, was sagt denn der Andreas Holz da? Das interessiert die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerade gar nicht. Wir spielen jetzt Schmutzstaffel, währenddessen kannst du den Chat durchlesen, okay? Okay, danke. Das Lied heißt Bikini Kill statt Eiselpimmel. Das sind Punker. Ja, das sind Punker, gut. Die Sorte, die kenne ich. Woher kennen Sie die? Ja, durch allgemeine Information. Ja, da im Chat, da geht es um Beautys Tipps und sowas, ne? Weil alle ziemlich viele Leute neidisch sind auf deinen durchtrainierten Körper. Ja. Also möchte ich mal wissen an der Stelle, was machst du dafür? Also ich weiß eins, du trinkst sehr wenig Alkohol, ja. Du rauchst nicht. Nein, das stimmt nicht. Ja, du rauchst jetzt nicht so wie jetzt einer, der jetzt Zigaretten braucht aus Drogensuchtgründen. Also mir haben neulich jetzt welche gesagt, ich bin alkoholabhängig. Warum? Weil ich so viel trinke. Ja, aber du trinkst sehr selten eigentlich und nur gezielt. Ja, ja, das schon. Also Quartalstrinker. Mein Vater meinte am Wochenende, ich sei Quartalstrinker. Ja, aber das ist ja immer dann nur auf einem gewissen Event. Du hockst ja daheim nicht und machst schon mal ein Bier auf, oder? Nee, überhaupt nicht. Siehst du? Ja. Also. Ich meinte auch, es ist nicht wichtig, aber... Nee, es geht jetzt um dein Body. Es geht jetzt hier gerade um Beauty-Tipps. Bei Pogo Radio, wir haben ja auch einen Unterhalt, wir haben ja auch einen Auftrag, ne? Einen gewissen Auftrag, ne? Junge Menschen wollen gut aussehen. Ja. Ja? Ich weiß nicht, ich hab einfach gute Gene, glaube ich. Das reicht. Ja. Aber du bist auch so Jock, was machst du, was sind deine Sportarten? Also Joggen und ich mache immer so Klimmzüge. Ja. Dann mache ich was, wo ich an so einer Stange hänge und die Beine hoch mache. Also so wie so eine Scherenbewegung mit dem Körper. Ja. Und dann habe ich eine Hantel. Ich habe eine 10 Kilo Hantel. Die der Konstantin von dir ausgeliehen hatte. Nee, die brauchte ich jetzt wieder, damit ich die schwerer machen kann noch. Mit was? Mit Gewichten, die an der Hantel waren. Achso, es ist zum Draufschieben, also nicht irgendwie Flüssigkeit rein oder Blei rein oder was. Weißt du, was Hantel auf Englisch heißt? Nee. Dumbbell. Ach, gibt's ja auch als Band, ne? Ja, als Bandname. Vielleicht. Ja. Und dann habe ich noch einen Gripper. Das ist, wenn man so. zusammendrückt mit der Hand. Und der Gripper. Die Onanierzangen. Genau. Ja. Und den habe ich eingestellt auf, weiß ich nicht, wie viel Kilogramm, aber ziemlich schwer. Die meisten Leute kriegen hier nicht zusammen. Ja. Und das mache ich immer wechselnd. Also ich mache immer einen Tag Hanteltraining. Immer mit jedem Arm 30 Mal so von oben nach unten. Und dann jeden Tag? Nee, jeden zweiten Tag, damit sich die Muskeln regenerieren. Das hat mir der Frank erklärt. Ja. Und die anderen Tage mache ich immer, laufe ich immer. Also laufen tue ich eigentlich jeden Tag. Aber jeden zweiten Tag laufe ich dann zur da hinten am Aachener Weiher, wo dieses Gestänge ist, wo sie auch das Kollega-Video gedreht haben. Ja. Und da mache ich dann immer diese Klimmzüge und Scherenbewegungen und auch sogenannte Dips. Kennst du Dips? Wenn man sich so abstützt. Ich kenne Dips, ja. So für Chips halt, ne? So verschiedene Soßen. Ja, genau. Genau, aber du dippst halt selber mit deinem Körper, dippst du so runter. Ah, ja. Und ich habe jetzt auch richtig viel zugenommen. In USA war das. Und komisch. Ja, aber man sieht es nicht. Man sieht es nur von den Muskeln her. 5 Kilo. Vorher habe ich 65 gewogen, jetzt wiege ich 70. Bei 1,93 Meter, das ist schon... Nee, 1,79 Meter. Ja, okay. Also ich bereite mich vor auf meinen ersten Kampf, meine erste richtige Prügelei und irgendjemanden wird es bald treffen. Ja, aber mit Bizeps macht man ja keine Prügelei wett, ne? Womit denn? Mit Geschwindigkeit und wer als erstes zuschlägt. Skrupellosigkeit. Ja, wer als erstes zuschlägt. Echt? Ja. Aber wenn es nicht trifft, was ist, wenn er nicht trifft? Ja, ja, also wer als erstes richtig trifft, sagen wir mal so. Also wenn du zuschlägst, in die Luft hauen meinst, dann ist es natürlich schlecht. Ja, warte mal. Ja. Ich guck mal, was da gerade im Chat ist. Nein, ich mach den jetzt zu. Wir unterhalten uns jetzt gerade. Okay. Ja. Ja. Ich spiele euch jetzt mal das Lied vor, das ich für heute ausgesucht habe. Ah ja, okay. Gib mir das Mikrofon. Du bist nämlich auch ein musikalischer Mensch, nicht nur sportlich und... heute ist alles. Ja, ja. Ich habe nämlich mir heute was überlegt, als ganz besonderen Beitrag werde ich euch heute ein Lied vorspielen von einer Band, die ich sehr gerne mag. Die Band heißt Terrorgruppe und das Lied heißt Opa. Aber jetzt mal unter uns, Terrorgruppe, ne? Ja. Terrorgruppe ist doch auch wieder so eine... Also, die waren ja mal ganz toll in den 90ern und... Und jetzt aber bei dieser Wiedervereinigung danach hat auch kein Hahn mehr danach gekräht, viele, oder? Viele sagen, das ist scheiße, aber ich finde das nicht. Ja. Ich finde, das ist eigentlich viel interessanter vom Songwriting her. In dieser Powerpop. Diese Bulimie, Bettina und sowas, diese Lieder sind gut, oder was? Bettina. Ja, finde ich schon. Ich finde es schon ganz geil, ja. Weil auch diese Orgel passt da so schön rein. Der Eros Razorblade ist ja, wie es scheint, ein Multi-Instrumentalist. Und es ist eine große Bereicherung für die Terrorgruppe. Ich glaube, das neue Terrorgruppe-Album, das heißt irgendwie Affenzoo oder so, ne? Tiergarten. Ja, es kommt irgendwie 2016 raus, ne? Album. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich spiele das jetzt mal. Ja, mach du mal. Die ganze Zeit quatscht er vom Krieg und von der Beuger. Jeden Tag erzähl er mir, wie toll es in der Wehrmacht war. Opa, halt's Maul, ich scheiß auf Hitlers Feldzug. Ich sitze hier auf deiner Couch, wie immer auf Entzug. Opa, gib mir Geld für Stoff, Geld für Stoff, Geld für Stoff. Opa, gib mir Geld für Stoff, Geld für Stoff, Geld für Stoff. Geld, Geld, Geld, Geld. Jetzt kein kleines Zwischenspiel. Jahre in Gefangenschaft, in Russland halb erfroren. 4 Stunden hier auf deiner Couch, hab die Geduld verloren. Opa, gib mir Geld für Stoff. Nee, scheiß mal, das kannst du. Opa, halt's Maul, ich scheiße auf Hitlers Feldzug. Ich sitze hier auf deiner Couch, wie immer auf Entzug. Opa, gib mir Geld für Stoff, Geld für Stoff, Geld für Stoff. Opa, gib mir Geld für Stoff, Geld für Stoff, Geld für Stoff. Geld, Geld, Geld, Geld. Ja, super geil. Ja, das war cool. Ja, ja. Habe ich gerne gemacht. Ja. Ich bin jemand, der sowas gerne macht. Ja, der nicht groß rumlabert, sondern die Gitarre in die Hand nimmt und dann gleich loslegt. Nicht lang, das liebe ich. Nicht lang rum erzählen. Ja, einfach und man machen. Könnte ja, man sollte, ne? Ja, und eigentlich müsste man und sowas ist meine Sache nicht. Ich bin ein Mann der Tat. Ich bin kein Mann großer Worte. Mann, große Worte. Mann, vieler Worte. Wo steht das Buch? Wo steht das Buch? Welches Buch? Das Buch, das letzte, das rausgebracht hat. Ach, in Büchern, hast. Da steht so viel, weißt Punk du? Punk in Deutschland hat er rausgebracht. Wenn wir immer eine wissenschaftliche gucken würden, Abhandlung von Punk in Deutschland. Wenn in den Büchern steht, da würden wir nur auf den Bäumen sitzen heute. Ja. Es geht darum, zuzupacken, die Ärmel hochzukrempeln. Mhm. Und, weißt du, auch mal aufstehen und mal gucken und was machen. Ja, und nicht nur die Fernbedienung, sondern mal richtig an die Knöpfe hier vom Fernsehen. Ja. Ja, was machst du? Was machst du sonst? Sonst machst du nichts. Nämlich immer nur, aber es reicht nicht, deswegen muss man auch. Und so ist es nämlich. Ja. Ey, da hat's wieder gemacht. Ja, und weil wir schon lange keine Musik mehr gemacht haben, spielen wir jetzt ein Lied von der Band. Sieht aber toll aus. Was denn? Corporate Identity. Was heißt das? Corporate Identity? Das habe ich mal gewusst. Ja? Ja, aber die Band heißt Arbeitstitel Bullenblut. Ja. Corporate Identity, das heißt halt, wenn eine Firma irgendwie einheitliche Logo und Briefköpfe hat. Hat deine Firma das? Ja. Also habt ihr eine Corporate Identity? Die Arbeiterwohlfahrt hat eine Corporate Identity, so ein großes rotes Herz. Kennst du die Band Something Corporate? Die Band's Hunting? Die Band Something Corporate. Nee. Die hatten das Lied Punkrock Princess. Aha. Das war ein fürchterliches Lied. Ja. Ich habe die mal gesehen auf Schön, der Warp-Tour. Schön, dass wir uns drüber unterhalten haben. Auf der Warp-Tour im Jahr 2002. Ja, das war, glaube ich, dein Jahr, ne? Danach hat immer viel irgendwie sich bewegt bei dir, ne? Danach hat sich alles bewegt. Ja. Ich habe seit 2002 halt mein Leben eine fulminante Wendung genommen. Und was danach passiert ist, das hat mein Leben verändert. Mehr dazu nach dem nächsten Lied von Arbeitstitel Bullenblut mit dem Lied Corporate Identity. Ja. Aber ihr müsst doch auch zwischendurch mal proben, oder nicht? Nee. ATBB 2014. Aha, aha. Yes, oh. Deutschland muss brennen, damit wir in die Medien kommen. CC Content und DIY Grundeinstellung. Darüber schreiben wir dann einen Song voller Insider und Szenen. In typischem Jargon hört ihr die Signale. Aus dem Auskanale. Wir wollen keine Randale, nein, wir wollen nur etwas Wandfarbe. LGBT! LGBT! In dein Gesicht. Oder es ist Wandfarbe, du weißt es nicht. Ja, Bullblut spritzt in dein Gesicht. Oder es ist Schweiß, man weiß es nicht. Ja, Bullblut spritzt in dein Gesicht. Egal ob Metzgerin oder nicht. Das ist die Corporate Identity. ATBB. ATBB. Baby! So, das war jetzt gerade eben Arbeitstitel Bullenblut hieß die Band. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf das Erfolgsgeheimnis, möchte ich herausfinden von der Band Schittlers. Die waren ja überall abgefeiert, ne? Die werdet ja nicht nur irgendwie bei irgendwelchen Fußgängerzonen mit Hunden irgendwie und EC-Gerät irgendwie Punkrockern abgefeiert, sondern auch von hochintellektuellen Musikjournalisten. Wie meinem Bruder Linus. Ja, genau. Ja, nee, das ist das ist total überschätzt. Also ich habe es auch dem Linus gesagt. Das war unheimlich schmeichelhaft, weil er wirklich sehr viel gelobt hat und es hat mich auch nicht kalt gelassen, es hat mich gefreut, aber der, ich finde, er hat Unrecht. Dieses Schittlers-Ding ist eigentlich durch. Ja, für dich vielleicht, ne? Durch ist es dann erst, wenn es irgendwie zu viele Leute gut finden. Und so weit ist es ja noch nicht. Ich finde, das merkt man schon an den Kommentaren. Die sind wirklich so unfassbar blöd. Also diese Schittlers-Fans sind ungefähr so... Wir reden hier von dem kleinen Kosmos Facebook. Ja, ne, wo der Bodensatz von Facebook. Wo wir jetzt am Wochenende aufgeklärt worden sind, dass alle Mongos nur bei Facebook sind, die keine Freunde haben. Ja. Und die coolen Leute sind eigentlich überhaupt nicht bei Facebook. Sondern bei Twitter und Instagram. Das habe ich von der Jenny aus Mannheim geklärt bekommen, die am Wochenende hier war. Ja, in Mannheim, da ist ja auch der Manager von Sierra Kid, der wollte ja Flair verkloppen. Und die Black Jackets, die sind auch da. Ja. Der Assi-Toni. Ja, der Assi-Toni, der auch sehr gut Musik gemacht hat zu seiner Zeit. Echt? Hardcore oder was? Nee, Hip-Hop. Mhm. Oder Rap? Rap, Toni Hip-Hop? Toni der Assi, ja, der macht Rap. Toni der Assi, gibt schöne Videos. Ja. Auf YouTube. Nee, aber zurück zu Schittlers. Schittlers ist, das Ding ist durch. Das ist einfach, was jetzt kommt, ist nur noch Scheiße. Ja, da passt ja wieder der Name, ne? Da Hitler ist raus. Hitler ist. Ja, ja und, aber ihr macht trotzdem weiter. Der Geldsegen sozusagen zu Ende ist oder was? Ja, wir machen weiter. Aber weil wir unser Ding machen und unseren Weg gehen. Aber das heißt nicht, dass das irgendwie eine Bereicherung mit sich bringt für irgendjemanden. Wie kannst du das eigentlich alles unter einen Hut bringen? Ne? Du bist immer hier, mal da und dann bist du in Amerika und trotzdem mit den Schittlers, ne, da irgendwie immer noch... Ich habe einen großen Hut. Der Hut ist sehr geräumig. Ja. Ein geräumiger Hut. Ja, okay. Ja, so viele neue Lieder habt ihr ja auch nicht, ne? Wenn du wüsstest. Ja, wenn ich wüsste. Ich habe ein neues Lied geschrieben. Ja. Neulich. Das geht über Drogen. Mhm. Das geht, Mach doch jetzt mal so ein Freestyle-Rap irgendwie draus. Aus dem Text. Drogen sind nicht so schlecht. Heroin habe ich noch nie probiert. Und Crack ist zu gefährlich. Ketamin hat nicht funktioniert. Aber wenn wir was ziehen, halten wir länger aus. So wie Tristan in der Rose. Oder das eine Mal mit Eva. Aber normal ist mit Drogen immer besser. Ja, schön. Das war falsch. Ich habe falsch gesungen. Ja, ja. Außer wie Tristan in der Rose, weil Tristan hat in der Rose nicht Drogen genommen und damals mit Eva auch nicht. Noch was. Ihr arbeitet ja auch irgendwie mit so einem Hip-Hop-Magazin zusammen. Oder ist es auch nur ein Gerücht? Ja, nee, das stimmt. Wir arbeiten mit denen zusammen. Ja. Wir müssen denen mal bald wieder schreiben, weil... Was macht ihr da eigentlich? Wir beurteilen und interpretieren Rap-Videos. Und warum ihr? Weil der... Und nicht jemand, der sich zum Beispiel auskennt damit? Oder? Weil der Vitamin B. Mhm. Weil der Arthur, der kennt die Leute von Antilopengang und Antilopengang haben ja Schittlers groß gemacht. Ach nee. Ja. Ich habe gedacht, das wäre Pogo Radio gewesen. Nee, Pogo Radio und Antilopengang haben Schittlers groß gemacht. Ah. Ja, und denen verdanken wir alles. Denen verdankt ihr alles? Alles. Wie? Auch Gitarre spielen und so? Alles. Alles. Wer hat uns alles gegeben? Pogo Radio und die Antilopengang. Ich habe ja von dieser Antilopengang nur was mitgekriegt, weil du die ganze Zeit irgendwie diesen kleinen Facebook da immer irgendwie rumpostest irgendwie, ne? Dann guckt man sich das halt mal an irgendwie mit Beate Zschäpe und U2 und sowas. Ja, ja, ja. Ne? Ja. Ist ja ganz nett. Ist ja ganz nett. Ja, nee, das finde ich nicht. Was? Finde ich doch. Finde ich doch. Ist gut, ne? Ja. Gefällt dir? Ja, mir gefällt das. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Wie sieht's aus? Ja, okay, ist die Brand. Wir machen bald unsere eigene Klamottenlinie. Unter dem Titel Ja, okay, werden wir eine Klamottenlinie veröffentlichen, auf den Markt werfen. Und alle Leute werden Ja, okay, Dings gemacht. Ja, von Schmutzstaffel. Die haben ja auch Klamotten. Und eine Klamotten haben sie nicht, aber die haben so Brillenputztücher, habe ich geschenkt bekommen. Andreas Holz hat die Schüttlers groß gemacht. Weil ich denen erzählt habe, dass ich sie toll fand. Dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir mal einen großen Koffer auf. Dann war der ganze Koffer voll mit Brillenputztüchern, die sie selber bedruckt haben. Stand überall Schmutzstaffel drauf. Andreas Holz hat die Schüttlers groß gemacht. Ohne Andreas Holz wären wir heute nicht da, wo wir sind. Da wären wir gar nicht. Andreas Holz. Andreas Holz hat die Schüttlers groß gemacht. Ohne Andreas Holz wären die Schüttlers nicht. Andreas Holz spielt in der Band Nord. Die Band Nord ist nicht so schlecht. Die Band Nord ist sehr gut. Sie kommen die her? Aus Dortmund. Sind die gut? Die kommen alle so aus Aalen. Was für eine Richtung Musik? Die machen intelligenten Deutschpunk. Ist es eine Band oder ein Quintett oder ein Ensemble? Oder? Die Band Nord ist ein Quintett. Ein Quintett. Ja, da spielt auch einer mit, der kennt auch die von Antilopen Gang. Und Andreas Holz ist auch jetzt befreundet mit Kolja im Internet bei Face. Mhm, ja. Kennst du Facebook? Ja, kenne ich, ja. Facebook hat schon Revolutionen ausgelöst. Der arabische Frühling, das geht alles zurück auf Facebook. Ohne Facebook wäre der arabische Frühling nicht. Und wahrscheinlich auch die Schüttlers nicht. Nein, ohne Andreas Holz wären die Schüttlers nicht. Ja, und da schließt sich wieder der Kreis. Arabischer Frühling, Schüttlers, Andreas Holz. Araber. Araber. Ja, Araber. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt ein schönes Lied von der Band Fickfehler. Fickfehler? Ja. Hast du schon mal einen Fickfehler gemacht? Ich weiß jetzt gar nicht, was es sein soll. Ich glaube, das ist einfach nur ein Kraftausdruck von Jugendlichen, die 2010 irgendwie gelebt haben. Du Fickfehler, das sagt der Bösemann zum Echo in dem Track 90 Albaner, in dem Bösemann Echo disst, sagt er, du Fickfehler. Ah ja, das ist auf jeden Fall eine Band aus Dortmund. Ja, Nord waren neulich in Berlin. Die haben in Berlin gespielt. In der Hauptstadt. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Hier wünscht sich wieder jemand ein Lied. Ich habe doch heute gesagt, man darf sich nur Lieder wünschen, die heute nicht gespielt werden sollen. Bei. Das sind ja eine Punk-Sendung. Wir sind ja gegen alles. Ja, Punk hält der Gesellschaft den Spiegel vor. Ja, aber. aber einen kleinen Handspiegel, sagen wir so, ne? Ja? Ja, aber nicht den großen. Nicht den großen? Nee, so groß würde ich Punkrock nicht einschätzen. In Frankfurt, da sind so große Häuser, da sind Banken drin, die sind komplett verspiegelt. Mhm. Was würde passieren, wenn Punk einen Spiegel hätte, der die Ausmaße eines solchen Hochhauses annehmen würde? Dann wäre Punk, dann wird man es mit B schreiben wahrscheinlich. Bank? Ja, Fickfehler. Mit dem Lied Deutschland, du Arschloch. Du Fickfehler. Endlich auf! Ja, man sieht, man kann auch mit wenig Fachwissen kann man sehr gute Lieder schreiben. Ich habe Anhaltspunkte dafür, dass Deutschland sich wirklich auflöst. Ich bin nämlich eben durch ein Gebüsch gelaufen und es war gar kein Gebüsch mehr. Es bestand eigentlich nur aus Trampelfaden, zwischen denen so ein paar letzte Büsche standen. Vielleicht sind das erste Indizien dafür, dass Deutschland sich tatsächlich auflöst. Meinst du, das könnte sein? Das kann gut sein, ja. Also ich meine, es ist ja alles alles im Fluss, ne? Ja. Es ist ja immer in Bewegung, ne? Panterei. Es bleibt ja nichts stehen. Nee. Und von daher löst sich ja alles auf und bildet sich neu wieder. Wer rastet, der rostet. Es ist nicht wichtig, was zerstört wird, sondern was dabei entsteht, sagen ZSK. Und ZSK sind Punk. Das hat ja Charles Schulzkowski gerade geschrieben. Was ist das eigentlich für ein Typ? Kennen wir den mal. Ja, schon mal persönlich kennengelernt. Ja, ich habe den persönlich schon mehrfach getroffen. Und schon das Vergnügen. Der ist ein guter Typ. Der wohnt in Göttingen. Neulich dachte ich, er wäre nach Hamburg gezogen, aber da war ich besoffen. Habe ich mich dann eines Besseren belehren lassen. Er ist nicht nach Hamburg gezogen. Der war dabei, als wir unsere letzte EP aufgenommen haben. Mhm. Die EP, die ja auch Martin heißt. Wie, das saß er im Eck und hat euch zugehört, wie er euch da irgendwie da, jetzt spielen wir das nochmal. Ja, genau. Und er hat auch mitgesungen. Er ist auch auf dem Lied Bandshirts, kann man Charles Schulzkowski hören. Der ist ja da auch vertreten als Mensch. Bist du vertreten als Mensch? Wer vertritt dich als Mensch? Die Angela Merkel, die vertritt dich doch als Mensch, oder? Als Bürger. Bürger ist ein Mensch. Würde sie, wenn ich sie gewählt hätte, würde sie mich vertreten, nee, oder? Das nee, da, auch so? Nee, auch ja? so. Auch das, so ja. Die Mehrheit entscheidet das. Wer mich vertreten, wenn wahrscheinlich nicht nur die Angela Merkel, sondern alle, ne? Ja. Auch der Papst wahrscheinlich. Wenn du Katholik bist? Ja, wenn man aus der Kirche ausgetreten ist, ist man ja immer noch Katholik eigentlich, ne? Oder? Ja, also ich habe jetzt... Weil man muss ja erstmal exmatrikuliert werden, sonst ist man ja bis zum Tod eigentlich. Ich habe... Hinaus eigentlich. Auf unserer USA-Reise haben ja Frank und ich immer viel so Online-Predigten gehört von christlichen Pfarrern. Und die haben gesagt, wir als Christen müssen eigentlich aus der Defensive mal raus. Wir müssen eigentlich wieder mehr bekehren und Leute holen, ne? Und müssen Verantwortung übernehmen. Und dann haben die gesagt... A shepherd, ne, ein Hirte, a shepherd, he does not drive the herd, he leads the herd. If he drives the herd, the herd will be torn apart. The sheep will be running all over the place, but there will not be a coherent route that the herd is following. So in order to give this herd a coherent route, the shepherd needs to take the lead, you need to go ahead and signal the others where gibt's to auch go. Gibt's auch ein Lied, I wanna be your sheepdog. Wirklich? Mm. I don't know this song, I don't think yeah. I know this song. Do you know it? I know it, yes. Have you heard it? Can yeah, you sing it for us? Iggy Pop. Can you sing it for us? Iggy Pop, ne, so irgendwie. Iggy Pop heißt der. Iggy Pop heißt der? Ja. Iggy Pop? Ja, Iggy Pop. Ah, da habe ich die ganze Zeit falsch gesagt. Ja. I wanna be your sheepdog. So, now I wanna be your dog. Ist der das? Ja, ja. Der kommt manchmal in so Scheißläden, wo man immer so, dann ist man immer so besoffen und dann kommt, now I wanna be your dog. Und das nervt, wenn man eh schon so besoffen ist, dann raucht man eine Zigarette, weil einem langweilig ist und dann wird aber einem nicht auch noch im Laden, schlecht. Ne? Weil in Amerika darfst du nicht im Laden rauchen. Nee, in Amerika USA. Darf man bald wahrscheinlich nirgendwo mehr rauchen. Ja. Land of the Free, dass ich nicht lache. Aber wir haben geshootet. Wir waren auf einer Shooting Range. Shooting Range ist, wenn man so... Ja, ich weiß es, Ich habe auf ein Terroristenbild geschossen. Man konnte so Bilder sich... Ich habe so einen Terroristen mit so einem Palästinensertuch genommen und habe ich dann geschossen mit einer Beretta. Mit einer Beretta habe ich auf das Terroristenbild geschossen. Das hat $40 gekostet. Frank hatte eine Glock. Der hat auf zwei muslimische Soldaten geschossen. Ja. Tolles Land. Ja. Dieses USA. Ja, was willst du machen, wenn die dich angreifen? Was würdest du machen? Zwei muslimische Soldaten sind bewaffnet, zielen auf dich und du hast eine Glock. Eine Glock? Also ist keine Glocke, sondern das ist so eine kleine ist Pistole, eine kleine ne? Pistole. Ein Heater, wie man auch sagt. Ein Heater. Ja. Ja, der Frank kannte viele Wörter, der kannte viele Slangwörter für Pistole. Ja, das Problem ist, ich weiß ja gar nicht, wie ich die Scheiße entsichere, ne? Und in dem Moment, wenn du eine Knarre in der Hand hast, ist die Chance, erschossen zu werden, extrem hoch. Deshalb, ja. Das Erste, was man machen muss, wenn man wenn man schon so ein Ding in der Hand hat, sofort wegschmeißen. Nee, die schießen sofort eh. Wegschmeißen. Der Impuls Nein, ist schon raus. Nein, wegschmeißen. Der Impuls an die muslimischen Terroristen schmeiß ist schon raus. Schmeiß weg. Die schießen eh. Und die einzige Möglichkeit, wie du verhindern kannst... Die meisten Menschen, die mit Waffen, die Waffen haben, werden durch ihre Waffen verletzt oder beziehungsweise getötet. Ja. Ja. Deshalb keine Waffen. Die Waffe wendet sich gegen den Besitzer? Immer, immer. Hat sie ein Eigenleben oder ist sie... Nein, das ist einfach so die Natur der Sache halt, ne? Dafür sind die Dinger gebaut. Was ist eigentlich Natur? Wenn du keinen Hammer hast, dann wirst du auch dir niemals in der Gelegenheit auf deinen Daumen schlagen können. Es gibt keine Natur. Aber wenn du gar keinen Hammer hast, dann schlägst du dir auch nie auf den Daumen. Ganz einfaches konstruktivistisches Grundargument. Wir nehmen Natur immer schon unter Aspekten wahr, die sozial vermittelt wurden. Deswegen ist Natur nie Natur, sondern immer Kultur. Ja, das ist jetzt aber auch wieder ein bisschen an Haaren herbeigezogen, ne? Am Harn herbeigezogen? Auch an dem. Damit man den Harn herbeiziehen kann, muss er ja erstmal frieren, ne? Da musst du erstmal überlegen, was heißt denn eigentlich Natur, ne? Natur heißt, für mich heißt Natur, ist Natur ein absolutes Feindbild. Natur ist ein No-Go. Ein No-Go-Thema. Ich rede nicht darüber. Ja, da könnte man jetzt das Lied, da könnte man jetzt von der Platte spielen, von Egotronic. Ne? Die Natur ist dein Feind. Ja, ne? Sagen die das? Ja, das ist, so hieß die vorherige Platte, die letztes Jahr rauskam. Antilopengänge haben auch ein Lied gegen Natur. Ja. Das heißt. Das ist nur, weil sie ja Müll nicht trennen, deswegen, ne? Ja. Ja, und zurück zum Beton ist ja wohl von Süff. Ja, hallo. Fehlfarben, oder? Nee, Süff. Nee. Ich kenne diese ganze Scheiße nicht. Ja, klar. Wenn ich eins hasse, ist das so alter Punk. Alter Punk ist richtig dreckiger Mist. Wie aber auch eine Ausnahme, Gegenteiliges uns lehrt. Und das ist die Band Kotzbrocken. Die Band Kotzbrocken ist eine ganz ausgezeichnete Band. Da kann man aber jetzt aber auch einen ganz großen Gesprächskreis aufmachen. Ja, ich wünsche mir diesen Gesprächskreis dringend. Ja, dringend. Aber ich glaube, dieser Gesprächskreis hat hier keinen Platz heute Abend in dieser Sendung. Weil es fehlt auch zu viel. Es fehlen auch zu viele Menschen mit Fachwissen. Ne? Der eine hat geschrieben, Peter Scholl Natur. Scholl Natur. Ich kenne Kanalterror natürlich. Multis und Staatsfeind. Das sind meine beiden Favorites von der Band Kanalterror. Ja. Kennst du die Band Kanalterror? Ja. Meinst du, damit ist gemeint, ist der Kanal Abwasserkanal oder meinst du der Sendungskanal? Ich denke mal, das ist einfach so, es bleibt dem Leser offen, für was er sich entscheidet. Ist ja auch egal, ne? Eigentlich. Ja. Ist es egal oder spielt es eine Rolle? Ist egal, erstmal. Aber man kann sich dann Gedanken machen dazu. Mhm. Und dafür ist der Name ganz gut. Und warum schreibt er sich mit C und ich mit K? I don't know. I don't know this. To tell you the truth, I do not know. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Notdurft heißt die Band. Wir können jetzt was anderes spielen. Wir können jetzt ein Lied spielen aus ein älteres Lied von der Band Smafu. Das ist eine Band aus Budapest. Die habe ich damals besucht. Es war damals mit Richard, waren wir in den 2000ern waren wir in Budapest gewesen und haben die Band Smafu besucht, die eine wunderbare Musik machen. Was denn? Die dir wahrscheinlich gut gefallen würden, weil sie die gleichen, das sind auch Fans von so Fat Rack Sachen. Ah, ja? Kennst du, warst du in Buda oder in Pest? Ich war in Buda und in Pest. Und hast, warst du in diesem schrecklichen Rohkostrestaurant? Das ist so in der Du, das, ist schon, so lange her und da war es kalt und wir haben da andere Sorgen gehabt als Rohkost. So, das heißt jetzt Nja Vegi Idil. Ez Gettet im Gettet, das dann ist er wieder drin. Er muss dann machen, man schon kennt. Sein Engel will aber, das soll er besser wollt. Du nimmst es nicht so weit, und Jörg und Uchi Bolt. Noch einmal so leid, der Kreppi ist dann minne Kurikore mein. Wetter noch so klar, mir so da wieder auch gehen, Schöpkar. Hast du eigentlich mal auch schon an, also du fühlst dich mit Benzin. Lass er minne so drin, aus dem Sog, es geht dich. Medikával romig arra, napra mikor százas pécsé nélkül mehetek ki a szabadba. Bogárok lépjünk fel együtt tagasságok ellen. Magyarságunk megrontolja a nemzetes több pollen. Hát a viszkedés a szemelmét. Drasztikus megoldásra van szükség. Tisztán mindenkori kormány. Betrosszuk lemezőt a virágok és csapkár. Használják fel okosan az önfizők pénzét. Veszem minden zöldrölt, azt mondom, ezt kérték. Na van motorétekre tisztán mindenkori kormány. Betrosszuk lemezőt a virágok és csapkár. Ez war die Benz Mafu. Wusstest du, dass Ungarn auch als die fröhliche Baracke des Ostblocks bekannt war, als es noch die Sowjetunion gab? Das kann gut sein, ja. Was ich eigentlich erzählen wollte, war über das Konzert beim Ruhrpott Rodeo. Da werden wir ja nun, früher haben die Nazis Power gemacht, heute machen wir Power in voller Länge zum Besten geben. Auf jeden Fall haben wir das vor. Wie viel Uhr spielt ihr eigentlich? So mittags oder abends, nachts? Ich glaube 18.20 Uhr. Also nach dem Abendessen? Ja, nach dem Abendessen. aber vielleicht spielen wir auch nicht, weil ja erfahrungsgemäß unsere Konzerte, die wichtigen Konzerte, da macht immer einer was kaputt. Das erste Mal war es bei Punk Import, da war der Tristan zu besoffen. Jetzt beim letzten Mal beim Hafengeburtstag, da bin ich nicht gekommen zum Konzert. Und jetzt wäre eigentlich Frank dran. Dass der irgendwie nicht kann. Ja, dass der irgendwas macht, also zu besoffen sein und gar nicht auftauchen, hatten wir schon. Er müsste jetzt wahrscheinlich sowas machen wie verweigern. Zugegen sein, in der Lage sein, aber nicht wollen oder so. Das wäre das Nächste. Okay. Ja. Du wolltest noch erzählen von Hamburg. Ach so, ja. Es war so, wir haben es uns gut gehen lassen. Ich hatte ja mein eigenes Konzert am Abend vorher. Mit wem? Alleine. Ach, nee. MS Roberta und eine Band aus der Schweiz, deren Namen ich nicht weiß. Krank? Boah, nee, ich glaube nicht. Krank war nämlich auch in Hamburg. Krank hießen die aber nicht. Okay. Das war eine Rock'n'Roll-Band. Ah, nee. Die waren eigentlich ganz gut. Ja, weiter geht's im Text. Ja, und dann haben wir da waren wir da unterwegs und dann traf ich in der Cobra Bar auf den Sascha. Und den Sascha, das ist so jemand, mit dem gehe ich gerne was trinken. Und dann hat der Sascha ausgenutzt, dass ich ein Ehrenmann bin und mich belogen. Aber ich konnte nicht sagen, Sascha, du belügst mich, weil das bedeuten würde, dass ich meinen Freund einen Lügner nennen würde. Und das tut ein Ehrenmann nicht. Ja. Und dann meinte der Sascha, ach komm, wir gehen schnellst mit mir nach Hause und holen meine Gitarre. Dann gehe ich direkt zum Treffpunkt und fahre morgen mit denen nach Osnabrück. Das dauert nur 5 Minuten mit der Bahn und 5 Minuten Fußweg. Ich wusste ja, dass das nicht stimmt. Aber, kann nie stimmen eigentlich. Ja, es stimmte nicht. Nee. Ja. Renate Lose schreibt im Chat, dass die Band aus der Schweiz die Strap-Ons hießen. Sie sagt, es ist ein dummer Name, ich gebe ihr recht, aber die Band war nicht dumm, die war gut. Und ich habe nachher den Sänger von der Band noch in der Cobra Bar getroffen und dann meinte einer, mein Freund Guido, der meinte dann, guck mal Martin, ich habe einen Schweizer kennengelernt. Und meinte ihm, habe ich mit einer Band aus der Schweiz gespielt. Krass, du bist auch ein Schweizer. Die Band, die war voll behindert, aber du bist bestimmt nett. Und dann stellte sich raus, dass es der Sänger war. Und er hat es aber nicht gemerkt oder er hat es so höflich ignoriert. Ja. Das war die erste Blamage und viele weitere sollten folgen. Und ja, auf jeden Fall hast du dann gespielt auf dem Konzert oder hast du nicht hingekriegt? Nee, ich bin um 18 Uhr oder so aufgestanden und um 18.20 Uhr ging ja das Konzert los und dann, ich gedacht, rennst du da jetzt hin? Ich dachte, nee, kriegst du nur einen Herzinfarkt oder so und dann bin ich so erstmal duschen gegangen und dann war ich so 5 Minuten nach Ende des Konzerts da, aber Ich denke, man sollte einfach, wenn man besoffen war und dann was passiert ist, dann sollte man es nicht auf den Alkohol schieben. Nee. Und das will ich jetzt auch nicht machen. Es wäre jetzt einfach falsch. Aber mal was anderes. Was spielst du eigentlich bei The Shitless? Bist du Sänger oder Bassist oder Schlagzeuger oder was bist du eigentlich? Ich bin der Gitarrist. Ah, du bist der Gitarrist und singst auch gleichzeitig, oder manchmal, wie? Also manchmal singe ich so ein bisschen, aber eigentlich ist Frank der Sänger. Ah ja. Wir haben jetzt den Text geändert von Kein Piercing, kein Tattoo. Ja. Wir singen jetzt immer, der Sänger von den Shitless ist ein dummer Hurensohn. Statt der Sänger von Exploited ist ein dummer Hurensohn. Und das liegt daran, dass Exploited ja auch auf dem Ruhrpott-Rodeo spielen. Wir wollen den ich weiß nicht, Watty heißt der, ne? Den Watty wollen wir nicht entzürnen. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir sagen jetzt einfach, der Sänger von den Shitless ist ein dummer Hurensohn, weil dann müsste der Frank sich ja selber schlagen. Und das macht er natürlich nicht. Clever. Ja. Ja, das ist gut, wenn man auf andere Menschen Rücksicht nimmt. Der Sänger von den Shitless ist ein dummer Hurensohn. Und jeder, der sein T-Shirt trägt, ist ein dummer Hurensohn. Das, so geht es ungefähr. Yeah. So, deswegen kommt zum Ruhrpott Rodeo, besucht das Shitless Konzert, hört euch früher haben die Nazis Power gemacht, heute machen wir Power in voller Länge an. Geht zum Shitless Konzert aus Ruhrpott Rodeo, besucht das Shitless Konzert auf dem Ruhrpott Rodeo, hört euch, früher haben die Nazis Power gemacht, heute machen wir Power in voller Länge an. Der Sänger von den Shitless ist ein... Egal. Ich hab's vergessen. Also kennst du Robinson Krause, eine Band aus Hamburg? Voll geil. Aus Hamburg sind die. Ja, die sind aus Hamburg. Das wusste ich gar nicht. Ja, die mag ich sehr gerne. Die mit denen haben wir direkt hier St. Pauli da direkt. I like them a lot. You know, we played together with them in Mülheim a couple of months ago and I really liked them a lot. I thought they were kind of from the Chef Denk or Supernitz. They've been here in my show. Yeah, that's why I thought they were from Cologne. Yeah, No. Well, okay, Hamburg, Cologne, what's the difference, ne? Hamburg is a nautic, maritime city. Kennst einen Kaff, kennst andere, Cologne is a landlocked city. Yeah. They have the Rhine, but they're not so much into harbor and maritime kind of stuff. They're more into landlocked kind of stuff. This is the reason why I want to play now a song from the band Robinson Krause mit dem Lied Saal 2. Ja. Ja, das war hier wieder auch Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 20.05. war ist, dann hast du eine Wiederholung. Und Punk ich bedanke ist ganz mich, toll. Ich bedanke mich bei Martin Schittler. Hallo. Tschüss. Er muss nämlich gehen zum nächsten Interview. Tschüss, macht es gut. Und spielen wir noch ein schönes Lied von Youth Avoiders, Boredom Airline. Boredom Airline. Tschüss.